Was soll diese Schweinerei? Ich will kein Bräu. Gib mir lieber endlich Knete. Ich scheiße auf Verräter. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Was soll ich mit dem Lätzchen? Vergiss doch diese Mätzchen. Ich stehe auf die Kleckern. Nur hör, bis auf zum Meckern. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Was sollen die Nickerchen? Ich steh auf geile Fickerchen. Ich glaub, es ist Silvester. Ey Mann, was ist nun Schwester?